Als erstes kommt ein Teil der Einleitung zum Buch Die erste globale Revolution von Club of Rome. An der Schwelle zum neuen Jahrhundert wird die Menschheit offenbar von Endzeitstimmung und Unsicherheit erfasst. Dem Ende eines ganzen Millenniums haftet indessen ein noch geheimnisvollerer Nimbus an. Es verheißt rasche, allgemeine Veränderungen und vergrößert damit die Unsicherheit. In jüngster Zeit hat der Club of Rome mehr als einmal zum Thema der großen Übergang getagt. Wir sind überzeugt, dass wir uns im Entstehungsstadium einer neuen Weltgesellschaft befinden, die sich von der heutigen Gesellschaft ähnlich fundamental unterscheiden wird, wie die Welt nach der industriellen Revolution von der ihr vorausgegangenen langen agrarischen Periode. Für die Menschen dieser neuen Gesellschaft werden sich Arbeit, Lebensstil sowie materielle und sonstige Lebensperspektiven sehr von dem unterscheiden, was wir heute kennen. Wir brauchen nur die Bevölkerungsexplosion in den südlichen Ländern, die Wahrscheinlichkeit gravierender Veränderungen und Störungen des Weltklimas, den bedenklichen Zustand der weltweiten Nahrungsmittelversorgung, die Gefahr einer Energieknappheit und die ungeheuren geopolitischen Veränderungen zu nennen. Alles Faktoren, die im Zusammenhang der Weltproblematik miteinander in Wechselwirkung stehen. Wir sind überzeugt, dass das Ausmaß dieser Veränderung zu einer großen Revolution auf globaler Ebene führen wird. In den Jahren 1989 und 1990 hat sich der Lauf der Geschichte beschleunigt. Die meisten kommunistischen Regime in Osteuropa sind zusammengebrochen. Ost- und Westdeutschland wurden wieder zu einem Staat. Die Invasion des Irak in Kuwait hat in der Golfregion zu einem tödlichen Konflikt geführt. Höchstwahrscheinlich werden in den kommenden Jahren weitere Ereignisse ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit rücken und die Aktualitäten von heute in den Hintergrund drängen. Der Golfkrieg ist nur der erste Vorgeschmack auf eine Reihe von Krisen, unter denen die Welt in den kommenden Jahren mit Sicherheit schwer zu leiden haben wird. Er ist ein Warnsignal, das uns lehren sollte, das internationale Beziehungsgeflecht in einem neuen Licht zu sehen. Das Ende des Kalten Krieges hat vielerorts zu einem Aufleben des Nationalismus geführt, der bisher von der Ost-West-Spannung überlagert war, zukünftig jedoch unausweichliche Konflikte unterschiedlichen Ausmaßes produzieren wird. In der Zeit nach dem Kalten Krieg wird sich die Kluft zwischen reichen und armen Ländern, zwischen Nord und Süd weiter vergrößern. Besonders die arabisch-muslimischen Länder werden die damit verbundenen Ungerechtigkeit und Demütigung zunehmend als unerträglich empfinden. Das Buch wurde nebenbei vor ungefähr 20 Jahren veröffentlicht. Eines ist unbestreitbar: Die wirtschaftlichen Unterschiede auf der Welt, die schreienden Ungerechtigkeiten und die ungeheure, extreme Armut, der ein ebenso extremer Reichtum gegenübersteht, verursachen vielfältige Spannungen und Konflikte, die in den verschiedensten Teilen der Welt aufbrechen. Sie stellen Anzeichen dieser ersten globalen Revolution dar und machen die Unsicherheit deutlich, die über der Zukunft unseres Planeten liegt. Warum sehen wir in den gegenwärtigen Bedrohungen und Veränderungen die erste globale Revolution? Die Entwicklung von der Kultur der Jäger und Sammler zu einer Kultur sesshafter Ackerbauern, welche vermutlich von intelligenten Frauen durch die Entdeckung essbarer Anbaupflanzen ausgelöst wurde, benötigte wahrscheinlich Zehntausende von Jahren, bis sie die ganze Welt erfasst hatte. Die Industrialisierung begann vor etwa 200 Jahren in Großbritannien und hat bis heute noch nicht alle Länder erreicht. Die krassen Veränderungen der Gegenwart finden überall gleichzeitig statt, aus Gründen, die auch überall vorliegen. Und so verursachen diesen Sturm und Drang einer universalen Revolution. Die weltweite Bedeutung dieser Revolution wächst ins Unermessliche, wenn man in Betracht zieht, dass der falsche Umgang mit ihr die gesamte Menschheit in Gefahr bringt. Langsam entpuppt sich aus den alten, oft archaischen oder dekadenten Gesellschaften die neue Gesellschaft. Gestern stand die atomare Bedrohung im Vordergrund, dann war es die Bevölkerungsexplosion und heute ist es die Umwelt. Der künftige Energiebedarf wird derzeit noch kaum in der Öffentlichkeit thematisiert, aber durch die Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten beginnt er bereits heute zum neuen Modethema zu werden. Man muss all diese Faktoren als wichtige Facetten im Kaleidoskop des planetarischen Wandels betrachten. Ein weiterer Aspekt der gegenwärtigen Lage ist die wachsende Erkenntnis, dass die Menschheit durch die Jagd nach materiellem Gewinn und die Ausbeutung der Natur sehr schnell an den Punkt gelangen wird, wo sie den Planeten und sich selbst zerstört. Die Bedrohung durch die atomare Zerstörung ist zwar weniger akut geworden, sie besteht jedoch nach wie vor. Die Möglichkeit irreversibler Klimaveränderungen dagegen, deren Konsequenzen wir noch kaum abschätzen können, ist, angeblich, zur akuten Gefahr geworden. Derartige Aspekte der gegenwärtigen Weltproblematik haben globalen Charakter und können selbst von Supermächten nicht im Alleingang gelöst werden. Erst wenn die Bewohner der Erde erkennen, dass sie alle von den gleichen unmittelbaren Gefahren bedroht werden, kann ein universaler politischer Wille entstehen und damit jene Kooperation, die für das Überleben der Menschheit notwendig ist. Deshalb rufen wir zu weltweiter Solidarität auf. Soweit die Einleitung. Auf Seite 135 des gleichen Buchs heißt es: Bei der Frage nach dem neuen Feind, der uns vereinen könnte, haben wir den Gedanken geäußert, dass die Umweltverschmutzung und die Bedrohung durch globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hunger und dergleichen diesen Platz ausfüllen könnten. In der Tat stellen diese Erscheinungen in ihrem Zusammenwirken eine gemeinsame Bedrohung dar, die das solidarische Handeln aller Völker der Erde verlangt. Wenn wir sie jedoch als den großen Gegner sehen wollen, geraten wir genau in die Falle, vor der wir schon gewarnt haben. Wir verwechseln die Symptome mit den Ursachen. Alle die genannten Verfahren wurden durch menschliche Eingriffe heraufbeschworen, und nur durch neue Einstellungen und Verhaltensweisen können sie überwunden werden. Der wahre Feind der Menschheit ist also der Mensch selbst. Mikhail Gorbatschow drückt in seinem Buch Mein Manifest für die Erde einen ähnlichen Gedanken aus. Zitat: Unter Ökologen erzählt man sich folgenden Witz. Zwei Planeten begegnen einander im All. Der eine sieht schlecht aus und klagt, er sei ein Homo sapiens erkrankt. Der andere strotzt vor Gesundheit und antwortet seinem unglückseligen Freund: Mach dir keine Sorgen, ich hatte die gleiche Krankheit, aber sie ist von ganz allein vorübergegangen. Und Norman Myers schreibt in seinem Gaia Atlas of Future Worlds: Die 30 Millionen Spezien auf der Erde mit all ihren verschiedenen Gemeinschaften bilden ein System, in dem jeder seine Stimme hörbar machen kann. Aber nur so weit, dass man die anderen nicht übertönt. Dies steht im Kontrast zur menschlichen Einstellung seinen Nebenspezien gegenüber, einer äußerst undemokratischen Resonanz. Die Gaia-Hypothese ist mehr als ein Konzept. Sie ist eine Lebensart, die in unseren täglichen Aktivitäten ausgedrückt werden sollte. Es ist eine Bewegung, um die Welt zu einem besseren Lebensort zu machen. Nicht nur für uns, sondern primär für das ultimative Leben, welches Gaia ist. Und wenn nur durch die Kraft der Umstände, wir müssen unsere Vorstellung von einer Welt vieler Staaten zu einer Vorstellung unserer einen Welt machen. Zitat Ende. Wenn der Mensch sein Leben nicht für Gaia lebt, verhält er sich laut ihm also undemokratisch. Und in seinem Vorwort zum Gaia Atlas of First Peoples schreibt Maurice Strong, der Untergeneralsekretär, Umweltgeneralsekretär und Geschäftsführer des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Zitat: So wie dieses turbulente Jahrhundert zu Ende geht, müssen wir radikal unsere Art zu leben, unser Konsumverhalten, unser Wertesystem und selbst die Art, in der wir unsere Gesellschaften organisieren, verändern, wenn wir das Überleben unserer Erde und uns selbst sicherstellen wollen. Wenn unser Bewusstsein wieder erwacht, dass die Menschheit und der Rest der Natur untrennbar verbunden sind, werden wir die über 250 Millionen eingeborenen Völker betrachten müssen. Da wir uns gleich mit der Erdcharta beschäftigen werden, will ich hier kurz einen ihrer wichtigsten Männer vorstellen, anhand eines Kapitels aus dem Buch Weltoktober. Mit dem Auftritt Mikhail Gorbatschows auf der weltpolitischen Bühne begann 1985 die Phase 3 des dynamischen sozialen Wandels. Er war der neue, junge Parteiführer, den Golizin angekündigt hatte, und er gilt als Vater der Perestroika, wenn auch die Bezeichnung Geburtshelfer treffender wäre. Schließlich führte er nur aus, was bereits Jahrzehnte zuvor geplant worden war. Gorbatschow gilt im Westen als der große liberale Reformpolitiker, der den Kommunismus abgeschafft hat und dem das Ende des Ost-West-Gegensatzes zu verdanken ist. Jedoch könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Und wenn Gorbatschow tatsächlich zum Ende des Gegensatzes zwischen Ost und West beigetragen hat, dann auf Kosten des Westens. Gorbatschows Auftreten an der Spitze des Politbüros war von langer Hand vorbereitet. Seine politischen Ziehväter waren der Parteiideologe Michail Suslow, seit 1956 einer der Hauptplaner der sowjetischen Langzeitkampagne, und der langjährige KGB-Chef Juri Andropow, der von Ende 1982 bis Anfang 1984 selbst das Amt des Generalsekretärs innehatte. Während seiner Zeit als KGB-Chef von 67 bis 84 hatte er bereits eine Schlüsselrolle in der Durchführung des außer Kontrolle geratenen Prager Frühlings von 1968 gespielt. Und so ist es keineswegs Zufall, dass gerade er dem Reformer Gorbatschow zu dessen steiler Karriere verhalf, die ihn 1985 auf den Posten des Generalsekretärs beförderte. Schon von Beginn an war Gorbatschows Karriere eng mit dem KGB verstrickt gewesen. Seine praktische Ausbildung als Jurist absolvierte er nicht etwa, wie sonst üblich, bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft, sondern beim Geheimdienst. Nicht nur seine politische Laufbahn bezeugt Gorbatschows Hingabe an das kommunistische System. Er selbst hat bei unzähligen Gelegenheiten wiederholt betont, dass er immer schon ein bezeugter Kommunist war und stets geblieben ist. In seinen Büchern verherrlicht er unablässig Lenin, seine Politik und die große Oktoberrevolution, die auch während und gerade durch die Perestroika unbeirrbar weitergeführt werde. Auszüge aus seinem Buch Umgestaltung und neues Denken für unser Land und für die ganze Welt lassen keinen Zweifel daran, dass der bekennende Leninist Gorbatschow nie vom Ziel des Weltkommunismus abgelassen hat. Darin heißt es unter anderem, Zitat, das Wesen der Perestroika liegt ja gerade darin, dass in den Sozialismus und Demokratie zu einer Einheit verschmelzen, dass sie die leninische Konzeption zum Aufbau des Sozialismus in Theorie und Praxis wieder voll zum Tragen bringt. An anderer Stelle feiert Gorbatschow die Oktoberrevolution von 1917. Die Oktoberrevolution war in der Tat eine Sternstunde der Menschheit, war deren Morgenröte. Bei der Oktoberrevolution handelte es sich um eine Revolution des Volkes für das Volk, für den Menschen, für dessen Befreiung und Entwicklung. Zum Aufbau der Sowjetunion nach der Oktoberrevolution findet Gorbatschow die folgenden Worte. Ja, das war eine wahrhaft große Leistung der Massen für die Zukunft ihrer Heimat. Eine Tat, mit der das ganze Volk bewies, dass es fest zu der im Jahr 1917 freigetroffenen Entscheidung stand. Auch über die zahllose Opfer fordernde Kollektivierung unter Stalin weiß Gorbatschow Gutes zu berichten. Die Kollektivierung war eine bedeutende historische Leistung, war der größte gesellschaftliche Umbruch seit 1917. Diese Äußerungen lassen erahnen, welche Segnungen die zu erwartende Umstrukturierung für die westlichen Gesellschaften auf dem Weg zur geplanten sozialistischen Weltregierung bereithält. Ein weiteres Zitat Gorbatschow sollte auch die letzten Zweifel an den politischen Absichten dieses Mannes ausräumen. Im Jahr 1987, anlässlich des 70. Jahrestages der Oktoberrevolution, sagte er, im Oktober 1917 brachen wir aus der alten Welt aus, lehnten wir sie endgültig ab. Wir gehen einer neuen Welt entgegen, der Welt des Kommunismus. Von diesem Weg werden wir nie abweichen. Bei anderer Gelegenheit hatte er gegenüber Befürwortern eines freien Unternehmertums auf Grundlage von Privatbesitz erklärt, er könne solche Vorstellungen nicht unterstützen, denn, Zitat, das sind unverantwortliche, einfach unverantwortliche Ideen. Entgegen vieler Meinungen ist und bleibt Gorbatschow also ein absoluter Vollblutkommunist. Da wir das jetzt wissen, werden wir uns jetzt der Erdcharta zuwenden. In der Einführung heißt es, was ist die Erdcharta? Die Erdcharta versteht sich als eine inspirierende Vision grundlegender ethischer Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung. Und sie soll ein verbindlicher Vertrag der Völker auf der ganzen Welt werden. Grundlegend sind die Achtung vor der Natur, die allgemeinen Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Kultur des Friedens. Es ist also vorgesehen, dass die Charta verbindlich für die ganze Welt ist und dafür soll eine globale Institution sorgen. Da die Charta stark mit den Vereinten Nationen in Verbindung steht, kann man sich denken, welche diese Institution sein soll. Abgesehen davon wurde das Vorwort zur Erdcharta von Dr. Klaus Töpfer, dem Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, geschrieben. Darin heißt es unter anderem, es ist meine Hoffnung, dass die in der Erdcharta formulierten Prinzipien als Leitsätze für Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Industrie und Wissenschaft weltweit und als Grundlage für die Vorbereitungen des Weltgipfels in Johannesburg dienen mögen. So geht es dann in der Einführung weiter. Die Grundsätze der Erdcharta ergeben zusammen ein Konzept für eine nachhaltige Entwicklung und stellen grundlegende Richtlinien für den Weg dorthin dar. Diese Grundsätze sind hergeleitet aus dem Völkerrecht, aus Wissenschaft, Philosophie, Religion, UN-Gipfeltreffen und den bisherigen Erdcharta-Gesprächen über eine globale Ethik. Die Erdcharta stellt fest, dass die ökologischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen, ethischen und spirituellen Probleme und Hoffnungen der Menschheit eng miteinander verbunden sind. Die Herausforderungen zu Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden sind eng verknüpft mit dem Schutz der Umwelt und der Sorge um das wirtschaftliche Wohlergehen. Fragt sich nur, was die Auffassung der Autoren von Freiheit ist. Nur in einer globalen Partnerschaft und in gemeinsamer Verantwortung können umfassende Lösungen gefunden werden. Die Initiative für die Erdcharta hat weltweit bereits eine längere Geschichte. Im Jahr 1987 schlug die Weltkommission der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in ihrem Abschlussbericht, dem sogenannten Brundtland-Bericht, eine Charta der Erde vor, die die Fragen von Umwelt und Entwicklung auf Dauer stärker miteinander vernetzen sollte. Die Brundtland-Kommission hat auch die Zielvorstellung von einer nachhaltigen Entwicklung, Sustainable Development, zum ersten Mal populär gemacht. Nachhaltige Entwicklung wurde zum führenden Leitbild der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro. Ich denke, es sollte kein Geheimnis mehr sein, dass nachhaltige Entwicklung nichts anderes als Planwirtschaft bedeutet. In dem Handlungsprogramm Agenda 21 wurde es weiter konkretisiert und danach weltweit in vielen lokalen, regionalen und nationalen Agenda 21 Prozessen im Idealfall mit Leben erfüllt. Mit der Erdcharta sollte ein grundlegender und verbindlicher ethischer Rahmen für verschiedene Aufgaben und Anliegen der Agenda 21 beschrieben und vereinbart werden. Nachdem es in einem weltweiten Dialogprozess gelungen ist, eine Erdcharta zu entwerfen, die in knappen Worten eine inspirierende Vision grundlegender ethischer Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung darlegt, sind heute die Ziele der internationalen Erdcharta-Initiative die Verbreitung, Unterzeichnung und Umsetzung der Erdcharta durch die Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Regierung zu fördern, Mut zu machen und Hilfe zu geben, damit die Erdcharta in Schulen, Universitäten, Glaubensgemeinschaften und in anderen Zusammenhängen eingesetzt wird. Auf die Rolle der hier erwähnten Glaubensgemeinschaften werden wir gleich noch eingehen. So soll ein weltweiter Dialog über eine globale Ethik zum Aufbau einer nachhaltigen Welt lebendig bleiben. Wir hoffen dabei auf Ihre Mitarbeit. Präambel: Wir stehen an einem kritischen Punkt der Erdgeschichte, an dem die Menschheit den Weg in ihre Zukunft wählen muss. Da die Welt zunehmend miteinander verflochten ist und ökologisch zerbrechlicher wird, birgt die Zukunft gleichzeitig große Gefahren und große Chancen. Wollen wir vorankommen, müssen wir anerkennen, dass wir trotz und gerade in der großartigen Vielfalt von Kulturen und Lebensformen eine einzige menschliche Familie sind, eine globale Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Schicksal. Wir müssen uns zusammentun, um eine nachhaltige Weltgesellschaft, also Weltsozialismus, zu schaffen, die sich auf Achtung gegenüber der Natur, die allgemeinen Menschenrechte, wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Kultur des Friedens gründet. Auf dem Weg dorthin ist es unabdingbar, dass wir, die Völker der Erde, Verantwortung übernehmen füreinander, für die größere Gemeinschaft allen Lebens und für zukünftige Generationen. Wir sehen also genau das Gleiche, was wir schon aus den Gaia-Atlassen kennen. Die Gemeinschaft allen Lebens, Gaia, der Mensch hat keine Sonderstellung. Die globale Umwelt mit ihren endlichen Ressourcen ist der gemeinsamen Sorge aller Völker anvertraut. Die Lebensfähigkeit, Vielfalt und Schönheit der Erde zu schützen, ist eine heilige Pflicht. Die globale Situation: Die vorherrschenden Muster von Produktion und Konsum verursachen Verwüstungen der Umwelt, Raubbau an den Ressourcen und ein massives Artensterben. Sie untergraben unsere Gemeinwesen. Die Erträge der wirtschaftlichen Entwicklung werden nicht gerecht verteilt und die Kluft zwischen Reichen und Armen vertieft sich. Ungerechtigkeit, Armut, Unwissenheit und gewalttätige Konflikte sind weit verbreitet und verursachen große Leiden. Ja, und durch globale Planwirtschaft lassen sich diese Probleme natürlich beheben. Ein beispielloses Bevölkerungswachstum hat die ökologischen und sozialen Systeme überlastet. Die Grundlagen globaler Sicherheit sind bedroht. Dies sind gefährliche Entwicklungen, aber sie sind nicht unabwendbar. Nein, denn durch eine Weltregierung mit Umweltpolizei können sie natürlich verhindert werden. Die Herausforderung: Wir haben die Wahl. Entweder bilden wir eine globale Partnerschaft, um für die Erde und füreinander zu sorgen, oder wir riskieren, uns selbst und die Vielfalt des Lebens zugrunde zu richten. Notwendig sind grundlegende Änderungen unserer Werte, Institutionen und Lebensweise. Wir müssen uns klarmachen: Sind die Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt, dann bedeutet menschliche Entwicklung vorrangig mehr sein und nicht mehr haben. Viel offener kann man Kommunismus wahrscheinlich nicht fordern. Wir verfügen über das Wissen und die Technik, alle zu versorgen und schädliche Eingriffe in die Umwelt zu verhindern. Das Entstehen einer weltweiten Zivilgesellschaft schafft neue Möglichkeiten, eine demokratische und humane Weltordnung aufzubauen. Unsere ökologischen, sozialen und spirituellen Herausforderungen sind miteinander verknüpft und nur zusammen können wir umfassende Lösungen entwickeln. Der Geist menschlicher Solidarität und die Einsicht in die Verwandtschaft alles Lebendigen werden gestärkt, wenn wir in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Seins, in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und in Bescheidenheit hinsichtlich des Platzes der Menschen in der Natur leben. Für das ethische Fundament der entstehenden Weltgemeinschaft brauchen wir dringend eine gemeinsame Vision von Grundwerten. Darum formulieren wir in gemeinsamer Hoffnung die folgenden eng zusammenhängenden Grundsätze für einen nachhaltigen Lebensstil. Es sind Leitlinien für das Verhalten jedes Einzelnen von Organisationen, Unternehmen, Regierungen und übernationalen Einrichtungen. Grundsätze: Erstens, Achtung vor dem Leben und Sorge für die Gemeinschaft des Lebens. Erstens, Achtung haben vor der Erde und dem Leben in seiner ganzen Vielfalt. A. Erkennen, dass alles, was ist, voneinander abhängig ist und alles, was lebt, einen Wert in sich hat, unabhängig von seinem Nutzwert für die Menschen. B. Das Vertrauen bekräftigen in die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen und in die intellektuellen, künstlerischen, ethischen und spirituellen Fähigkeiten der Menschheit. Wenn man bedenkt, dass diese Grundsätze verpflichtende Leitlinien für das Verhalten jedes Einzelnen von Regierungen und übernationalen Einrichtungen sein soll, fragt man sich wohl, was diese Sätze überhaupt bedeuten sollen. Oder für die Gemeinschaft des Lebens in Verständnis, Mitgefühl und Liebe sorgen. Anerkennen, dass mit dem Recht auf Aneignung, Verwaltung und Gebrauch der natürlichen Ressourcen die Pflicht verbunden ist, Umweltschäden zu vermeiden und die Rechte der Menschen zu schützen. Bekräftigen, dass mit mehr Freiheit, Wissen und Macht auch die Verantwortung für die Förderung des Gemeinwohls wächst. Fragt sich auch, was solch ein Satz, wenn er als Gesetz angewendet werden soll, konkret bedeutet. Gerechte, partizipatorische, nachhaltige und friedliche demokratische Gesellschaften aufbauen. Sicherstellen, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten überall gewährleistet werden und jeder Mensch die Chance bekommt, seine Begabung voll zu entfalten. Was sich hier nett anhört, hat nichts mit Grundrechten und schon gar nicht mit Freiheit zu tun, sondern mit Privilegien und Schulzwang. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit fördern, die es allen ermöglicht, ein materiell gesichertes und erfülltes Leben zu führen, ohne dabei ökologische Grenzen zu verletzen. Die Fülle und Schönheit der Erde für heutige und zukünftige Generationen sichern. Um diese vier weitreichenden Selbstverpflichtungen zu erfüllen, ist Folgendes notwendig. Ökologische Ganzheit. Die Ganzheit der Ökosysteme der Erde schützen und wiederherstellen, vor allem die biologische Vielfalt und die natürlichen Prozesse, die das Leben erhalten. Auf allen Ebenen Pläne und Regeln für eine nachhaltige Entwicklung annehmen, damit Schutz und Wiederherstellung der Umwelt integraler Bestandteil aller Entwicklungsinitiativen werden. Den Bestand und die Neueinrichtung von Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten fördern, auch von Wildnisgebieten und geschützten Ozeanen, um die Lebensgrundlagen der Erde zu schützen, biologische Vielfalt zu behalten und unser Naturerbe zu bewahren. Gegen Naturschutzgebiete sollte zwar im Allgemeinen nichts einzuwenden sein, allerdings hat die extreme Ausführung dieser Art von Naturschutz unter Agenda 21 schon zu Flächenbränden geführt, da in einem Gebiet Feuer gelegt wurde, in das Beamte aufgrund von geschützten Tierarten nicht eindringen durften. Schäden vermeiden, bevor sie entstehen, ist die beste Umweltschutzpolitik. Bei begrenztem Wissen gilt es, das Vorsorgeprinzip anzuwenden. Produktion, Konsum und Reproduktion so gestalten, dass sie die Erneuerungskräfte der Erde, die Menschenrechte und das Gemeinwohl sichern. Also Geburtenkontrolle. Allen Menschen Zugang zu einem Gesundheitswesen sichern, das gesunde und verantwortliche Fortpflanzung fördert. Hierzu empfiehlt es sich, mal einen Blick in ein UN-Dokument namens Human Rights and Sexual Education zu werfen, auf das wir hier allerdings nicht mehr eingehen werden. Einen Lebensstil praktizieren, der die Lebensqualität und materielle Suffizienz in einer begrenzten Welt betont. Das Studium ökologischer Nachhaltigkeit vorantreiben und den offenen Austausch der erworbenen Kenntnisse und deren weltweite Anwendung fördern. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Armut beseitigen als ethisches, soziales und ökologisches Gebot. Das Recht aller Menschen auf Trinkwasser, saubere Luft, ausreichende und sichere Ernährung, unvergiftete Böden, Obdach und sichere sanitäre Einrichtungen garantieren und die Bereitstellung der dafür erforderlichen nationalen und internationalen Ressourcen sicherstellen. So etwas ist nicht nur Planwirtschaft, sondern ein Privileg und kein Recht und kann jederzeit entzogen werden. Allen Menschen den Zugang zu Bildung und den Ressourcen für einen nachhaltigen Lebensunterhalt verschaffen. Für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, ein Netz sozialer Sicherung bereithalten. Also ein Sozialsystem, was erstens ohnehin nicht funktioniert und zweitens seine Empfänger vollkommen abhängig macht. Die Unbeachteten achten, die Verwundbaren schützen, den Leidenden dienen und ihnen ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Ziele zu verfolgen. Der letzte Punkt hört sich für mich als Grundsatz zwar gut an, allerdings wüsste ich gern, was ich mir als Gesetz darunter vorzustellen habe. Sicherstellen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten und Einrichtungen auf allen Ebenen die gerechte und nachhaltige Entwicklung voranbringen, die gerechte Verteilung von Reichtum innerhalb und zwischen den Nationen fördern. Es ist hoffentlich überflüssig zu erwähnen, was das bedeutet. Die intellektuellen, finanziellen, technischen und sozialen Ressourcen der Entwicklungsländer steigern und sie von drückender Schuldenlast befreien. sicherstellen, dass der gesamte Handel zum nachhaltigen Gebrauch der Ressourcen, zum Umweltschutz und zu fortschrittlichen Arbeitsbedingungen beiträgt. Von multinationalen Unternehmen und internationalen Finanzorganisationen verlangen, transparent im Sinne des Gemeinwohls zu handeln und sie gleichzeitig für die Folgen ihres Handels verantwortlich machen. Auch der letzte Punkt hört sich erstmal nicht schlecht an. Im Kontext betrachtet wird es aber auf eine Weltfinanzaufsichtsbehörde hinauslaufen, was in keinem Fall etwas Gutes bedeuten kann. Die Gleichberechtigung der Geschlechter als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung bejahen und den universellen Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen und Wirtschaftsmöglichkeiten gewährleisten. Die Menschenrechte von Frauen und Mädchen sichern und jede Gewalt gegen sie beenden. Hier müsste man konkretisieren, was Gewalt gegen Frauen heißt. Denn laut dem eben erwähnten UN-Dokument verletzt man bereits durch unterschiedliche Geschlechterrollen die Rechte einer Frau. Am Recht aller, ohne Ausnahme, auf eine natürliche und soziale Umwelt festhalten, welche Menschenwürde, körperliche Gesundheit und spirituelles Wohlergehen unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Rechten von indigenen Völkern und Minderheiten. Jede Art von Diskriminierung unterbinden, sei es aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Sprache, soziale Herkunft, nationaler oder ethnischer Zugehörigkeit. Hier müsste man wieder Diskriminierung definieren. Das Recht indigener Völker auf eigene Spiritualität, Kenntnisse, Ländereien und Ressourcen und ihren damit verbundenen nachhaltigen Lebensunterhalt bestätigen. Die jungen Menschen in unseren Gemeinschaften achten und unterstützen, damit sie ihre unverzichtbare Rolle beim Aufbau nachhaltiger Gesellschaften erfüllen können. Städten von herausragender kultureller und spiritueller Bedeutung schützen und wiederherstellen. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden. Demokratische Einrichtungen auf allen Ebenen stärken, für Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Ausübung von Macht sorgen, einschließlich Mitbestimmung und rechtlichem Gehör. In die formale Bildung und in das lebenslange Lernen das Wissen, die Werte und Fähigkeiten integrieren, die für eine nachhaltige Lebensweise nötig sind. Für alle, insbesondere für Kinder und Jugendliche, Bildungsmöglichkeiten bereitstellen, diese zum Mitarbeiter nachhaltiger Entwicklung befähigen. Das Mitwirken von Kunst und Kultur sowie der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften bei der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung fördern. Die Funktion der Massenmedien stärken, Bewusstsein für die bevorstehenden ökologischen und sozialen Herausforderungen zu wecken. Die Bedeutung der moralischen und spirituellen Bildung für einen nachhaltigen Lebensstil anerkennen. Alle Lebewesen rücksichtsvoll und mit Achtung behandeln. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit und des Friedens fördern. Im nächsten Kapitel heißt es dann: Wir müssen Wege finden, um Vielfalt mit Einheit zu versöhnen, Freiheit mit Gemeinwohl und kurzfristige Anliegen mit langfristigen Zielen. Wir sollen also Wege finden, um Freiheit mit Gemeinwohl zu versöhnen. Hier ist hoffentlich keine Interpretation nötig. Um eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufzubauen, müssen die Nationen der Welt ihre Bindung an die UNO erneuern, ihre Verpflichtungen aufgrund bestehender internationaler Übereinkommen erfüllen und die Umsetzung der Erdcharta-Grundsätze zu einem internationalen, rechtlich verbindlichen Instrument für Umwelt und Entwicklung annehmen. Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnern wird, als eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf den Weg gebracht wurde, als eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens. Soweit die Erdcharta, herausgegeben von der ökumenischen Initiative Eine Welt. Als nächstes werden wir noch einmal Gorbatschow selbst zu Wort kommen lassen, und zwar anhand einiger ausgewählter Stellen aus seinem Buch, das er zu diesem Dokument geschrieben hat. Das Buch heißt Mein Manifest für die Erde, und eigentlich könnte man schon am Untertitel des Buches den gesamten Inhalt zusammenfassen. Der Untertitel lautet Jetzt handeln für Frieden, globale Gerechtigkeit und eine ökologische Zukunft. Ich habe natürlich weder gegen Frieden, Gerechtigkeit noch gegen Umweltschutz etwas einzuwenden. Allerdings hat Gorbatschow selbst schon einige Male erklärt, was er sich unter diesen Begriffen vorstellt. Frieden ist seiner Meinung nach nur durch eine globale Autorität zu erreichen. Globale Gerechtigkeit bedeutet für ihn natürlich Umverteilung bzw. Kommunismus und eine ökologische Zukunft die Aufhebung von jeglichem Wohlstand. Also in drei Wörtern zusammengefasst, eine sozialistische Weltregierung. Auf Seite 29 schreibt er: Trotz der Enttäuschung, die ich nach meinem Rücktritt im Dezember 1991 wegen Boris Jelzins Verrat empfand, da er ein Doppelspiel getrieben und die Unterzeichnung eines neuen Unionsvertrags zwischen den souveränen Republiken sabotiert hatte, gab ich die Führung des Landes zuversichtlich ab. Mir schien, dass das neue Denken, das dem Kalten Krieg gefolgt war, und die Multipolarität, die die Teilung der Welt in die zwei Einflusssphären der Supermächte abgelöst hatte, neue Perspektiven für die internationale Zusammenarbeit eröffnen würden, beispielsweise für eine veränderte Rolle der UNO oder für den gemeinsamen Kampf gegen Armut, gegen die internationale Kriminalität und für eine gesunde Umwelt. Er fordert also nicht nur Planwirtschaft und Umverteilung, was nichts anderes als die Verarmung von allen bedeutet, sondern auch eine internationale Polizei. An einer anderen Stelle heißt es, man braucht kein Marxist zu sein, um die Explosivität der Situation zu begreifen. Die Maßlosigkeit des Marktes, die von den internationalen Finanzinstitutionen gefördert wird, hat zahlreiche Wirtschafts- und Finanzkrisen hervorgebracht, beispielsweise in den Ländern Südostasiens sowie in Argentinien und Russland. Russland hat der Welt demonstriert, was es bedeutet, wenn ein Staat ohne gefestigte demokratische Institutionen und ohne einen überkommenen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz den Musterschüler im Hinblick auf liberale Wirtschaftsmodelle spielt. Innerhalb von weniger als 10 Jahren wurde die russische Bevölkerung 3-mal ausgeplündert und in die Armut getrieben. Die fehlgeschlagene, von der KGB gesteuerten Russenmafia gesteuerte angebliche Marktwirtschaft, die in der Sowjetunion eingeführt wurde, soll also bewiesen haben, dass nur Sozialismus funktioniert. Nach dem Zerfall des kommunistischen Systems erklärte der berühmte französische Meeresforscher und Ökologe Jacques-Yves Cousteau, dass die Natur den größten Schaden nicht durch den Kommunismus erlitten habe, sondern durch die Marktwirtschaft, in der jede Sache einen Preis, doch keinen Wert habe. Obwohl ich nicht zu einer Rückkehr zum Kommunismus aufrufen möchte, diese Utopie hat sich überlebt, bin ich geneigt, Cousteau zuzustimmen. Wie die wachsende Umweltkrise zeigt, ist eine liberale Wirtschaft, deren Hauptkriterien Rentabilität und Kapitalrendite sind, nicht fähig, mit der ökologischen Herausforderung fertig zu werden. Ob Herr Gorbatschow sich jetzt traut, es offen Kommunismus zu nennen, oder ob er nachhaltige Wirtschaft sagt, das Endergebnis ist genau das gleiche. Trotz der Offenheit der westlichen Gesellschaft leistete das Massenbewusstsein den hartnäckigen Warnungen von Ökologen, Biologen, Geografen und Meteorologen zähen Widerstand. Denn nehme man sie wirklich ernst, so müsste jeder Einzelne sein Leben und all seine Werte radikal ändern. Hier noch eine andere Stelle, um seine Hinterlistigkeit zu zeigen. Um nun die Globalisierung zu nutzen, alle umzuformen, ist zuallererst eine weltweite Steuerung oder gar, wie manche bereits vorschlagen, eine Weltregierung erforderlich. Ich halte diesen Vorschlag für utopisch, undemokratisch und gefährlich. Ratsamer ist es, die bereits existierenden internationalen Instanzen wie UNO, IWF, Weltbank und WTO effektiver einzusetzen. Und auf der nächsten Seite sagt er, vor allem sollte man über eine Reform der Vereinten Nationen nachdenken, die ihre Autorität unanfechtbar machen würde. Wenn sich manche Staaten benehmen wie Cowboys im Wilden Westen, das heißt auf ein UN-Mandat verzichten, dann ist klar, dass die Vereinten Nationen in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht weiter bestehen können. Wo bitte besteht der Unterschied zwischen einer unanfechtbaren UNO, die für die ganze Welt verbindliche Gesetze aufstellt und über allen Staaten steht, und einer Weltregierung, deren Idee Gorbatschow angeblich für gefährlich hält? Und weiter. Zahlreiche bereits bestehende internationale Konventionen könnten vereinheitlicht und ihre Umsetzung kontrolliert werden. Und die UNO könnte auch effektiven Druck auf jene Länder ausüben, die die Unterzeichnung und Ratifizierung internationaler Abkommen, Konventionen und Protokolle über Abrüstung, Klimaveränderung, biologische Vielfalt, Versteppung und Wasserreserven allzu lange aufschieben. Eine andere Idee, zu deren Verwirklichung ich unermüdlich aufrufe, besteht darin, nach dem Vorbild des Menschenrechtstribunals in Den Haag, einen internationalen ökologischen Gerichtshof zu gründen, der einerseits Schiedsfunktionen wahrnehmen und andererseits sowohl Länder als auch Privatunternehmen verurteilen könnte, die der Umwelt und der Bevölkerung Schaden zugefügt haben. Bislang haben wir keine juristischen Möglichkeiten, solche Schuldigen zu bestrafen, besonders wenn die gesamte Menschheit das Opfer ist. Wer wird Sanktionen gegen die Länder verhängen, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert, aber bis 2012 ihre Pflicht zur Verringerung der für den Treibhauseffekt verantwortlichen Gase vernachlässigt haben? Wer in den reichen Ländern wird den Schaden begleichen, den die Umwelt der armen Länder durch diese Gasemissionen davonträgt? Wir brauchen also ein internationales Gericht und eine Ökopolizei, um die Umweltverbrecher zu bestrafen. Und in seinem Nachwort heißt es dann, es ist zutiefst enttäuschend für mich, dass die Hoffnung auf eine neue Weltordnung, die viele Menschen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion am Ende der 80er Jahre und zu Beginn der 90er Jahre hegten, verschwunden ist. Die Welt hat eine einzigartige Gelegenheit verpasst, das Schicksal der Erde zu verändern. Wir müssen nun intensiver denn je darauf hinarbeiten, eine ähnliche Gelegenheit herbeizuführen, und wir sollten alle uns zur Verfügung stehenden Mittel dafür einsetzen. Wir rühren an eines der größten Geheimnisse des Lebens. Vielleicht kommt die buddhistische Religionsphilosophie seinem Verständnis am nächsten, da sie den Menschen in den allgemeinen Kreislauf der Natur und des Lebendigen einbezieht und sämtliche Formen des Lebens für heilig erachtet. Aber der Respekt vor dem Leben ist nicht nur dem Buddhismus eigen. Heute braucht die vielgesichtige und doch einheitliche Menschheit eine neue Lebensphilosophie, eine neue Ethik, in der sich die allen Religionen gemeinsam auf dem Konsens der Völker der Welt beruhenden Grundwerte herauskristallisieren. Zur Erarbeitung dieser globalen Ethik rufen bereits so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Papst Johannes Paul II., der jordanische Prinz Hassan bin Talal und die burmesische Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi auf. Ihren Stimmen möchte ich meine hinzufügen. Und am 19. Oktober 2011, also vor ungefähr einer Woche, sagte Gorbatschow im Alan P. Kirby Fieldhouse folgendes: Die gesamte Weltsituation hat sich nicht anständig entwickelt. Wir sahen Verfall, wo eine positive Bewegung hätte sein sollen. Mein Freund, der späte Johannes Paul II., sagte es am besten. Er sagte: Wir brauchen eine neue Weltordnung. Eine, die stabiler, humaner und gerechter ist. Andere, einschließlich ich selbst, haben über eine neue Weltordnung gesprochen. Doch wir sehen uns noch immer mit dem Problem konfrontiert, solch eine Weltordnung zu bauen. Probleme der Umwelt, der Unterentwicklung und Armut, Nahrungsmittelkürzungen, alles, weil wir kein System globalen Regierens haben. Der Kommunist Gorbatschow nennt also den ehemaligen Papst seinen Freund und sagt, dass er die gleichen Ziele verfolgt habe wie er. An dieser Stelle wäre es interessant anzumerken, dass die Erdcharta von einer Organisation namens die Ökumenische Initiative Eine Welt herausgegeben wurde. Ich werde jetzt einen kurzen Ausschnitt vom Vatikanradio vom 24. Oktober zeigen. Sie sollten auch den dazugehörigen Bericht namens Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the Context of Global Public Authority vom Pontifical Council for Justice and Peace lesen. Und ich kann Sie nur dringend dazu auffordern, nachzuschlagen, was für eine Bedeutung das Datum 24. Oktober hat. Es wurde jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zufällig für die Veröffentlichung solch eines Berichts gewählt. Der Vatikan fordert angesichts der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise eine Reform der Finanzmärkte. Rechtzeitig vor dem G20-Gipfel Anfang November in Cannes veröffentlichte der päpstliche Friedensrat an diesem Montag eine Note. Die 17 Seiten schlagen die Gründung einer internationalen Behörde vor, um die Finanzmärkte zu kontrollieren. Gudrun Seiler. Es geht um das Gemeinwohl der Menschheit und ihre Zukunft. Das bekräftigt der Alarmruf aus dem Vatikan. Egoismus und kollektive Gier sowie ein Wirtschaftsliberalismus ohne Regeln und ohne Kontrolle hätten zur derzeitigen Krise geführt. Das sei nicht hinnehmbar, der Mensch dürfe nicht des Menschen Wolf sein, Länder dürften nicht auf Kosten anderer wachsen. Der Vatikan nennt Geld- und Finanzgeschäfte, die vor allem auf Spekulation gründen, einen Schaden für die Realwirtschaft und vor allem der schwächeren Länder. Er wünscht sich ein radikales Umdenken. Märkte sollten wieder im Dienst am Menschen stehen. Zwar betont der Vatikan immer wieder, er habe keine konkreten Vorschläge für die Lösung der Krise. Das sei ja auch nicht seine Aufgabe. Ein paar Rezepte stehen in dem Papier von diesem Montag aber doch. Etwa die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, deren Einnahmen den von der Krise betroffenen Staaten zugutekommen sollen. Oder eine Rekapitalisierung der Banken, auch mit öffentlichen Geldern, aber auf eine Art und Weise, die für ein Wachstum der Realwirtschaft sorgt. Der Finanzmarkt dürfe nicht mehr wie bisher sehr viel schneller wachsen als die Realwirtschaft. Wichtigste Forderung des päpstlichen Friedensrates: eine Behörde oder ein Mechanismus, um eine Art globaler monetärer Kontrolle zu schaffen. Das stünde in der Logik der Bretton Woods-Vereinbarungen von 1944, aus denen einmal der Weltwährungsfonds hervorging. Weil dieser Fonds nicht länger die Stabilität der Weltfinanz zu garantieren vermag, braucht es ein neues System, um, natürlich unter Einbeziehung der Schwellen- und Entwicklungsländer, die Wechselkurssysteme effizient zu koordinieren und zu überwachen. Erster Schritt dazu wäre nach Vatikanmeinung ein gemeinsamer Kodex von Grundregeln. Das Ziel, eine Art Weltzentralbank, anzusiedeln am ehesten unter dem Dach der UNO oder zumindest an ihrem Modell inspiriert. Ganz ohne historische Einordnung macht der Vatikan es nicht. Die westfälische Weltordnung geht nach seinem Urteil jetzt zu Ende, also die Epoche, in der Staaten zwar kooperierten, aber noch nicht die Notwendigkeit zu stärkerer Union für das Gemeinwohl der Völker sahen. Die jetzigen Generationen müssen sehen, dass es eine neue weltweite Dynamik zur Realisierung eines universellen Gemeinwohls gibt, so das Dokument des Friedensrates. Es werde zu einer graduellen, allmählichen Übertragung eines Teils der nationalen Vorrechte auf eine regionale Behörde bzw. auf eine globale Behörde kommen. Das Ziel hier, ein Rechtsstaat auf supranationaler Ebene, eine enger zusammengeschlossene Weltgesellschaft. Die Gläubigen und nicht nur sie sollten auf dem Weg dahin ihre Fantasie anstrengen. Ich denke mal, diesen mehr als selbstredenden Ausschnitt brauche ich nicht zu kommentieren. Um noch einmal kurz auf Gorbatschow zurückzukommen. Hier zwei Sätze aus einem Interview mit der Zeitschrift Paris Match aus dem November 2002, welches ebenfalls in seinem Buch abgedruckt ist. Paris Match. Sind Sie mit einer weltweiten Steuer zur Erhaltung der Erde einverstanden? Michail Gorbatschow. Unbedingt. Es muss nicht unbedingt diese Steuer sein, aber wir brauchen in jedem Fall etwas in dieser Art. Um noch einmal knapp die Agenda zusammenzufassen. Ein Weltsystem mit kommunistischer Planwirtschaft unter dem Namen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, unter einer unanfechtbaren Autorität. Vermutlich der UNO mit globaler Justiz und Exekutivgewalt, einer universellen politisch korrekten und alle Religionen vereinigenden Ethik, einer globalen Steuer und weiteren Attributen, die zu viele sind, um genannt zu werden. Und wieder lässt sich das Ganze in drei Worten zusammenfassen: eine sozialistische Weltregierung.